Achtung, Sissi gibt für ihn auf, was das Leben verschönt. Wen bringt sie um? Sie sollte fliehen, ehe sie sich dran gewöhnt. Liebe macht blind, Franz weiß nicht, was er tut. Er hat auf mich nicht gehört. Warum musste es dir sein? Das Kind packt mich die Wut. Sie hat meine Pläne zerstört. Der Kaiser fehlt fast alles, was eine Kaiserin braucht. Ich seh sie und denk bei mir, er passt nicht zu ihr, er passt nicht zu ihr, er passt nicht, er passt nicht, er passt nicht zu ihr. Sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht, sie passt nicht.